Das Notmaßnahmenkomitee der DEVK für die Rettung der Opfer der gewaltsamen Entführung veröffentlichte am 10. September einen ausführlichen Bericht mit folgendem Inhalt. Es sind 150 Tage vergangen, seit die DEVK-Arbeiterinnen im Ausland durch die südkoreanischen Agenten nach Südkorea abgeführt wurden. Trotz der Proteste und Kritiken der Medien von In- und Ausland betrieben die südkoreanischen Behörden gemeine Aktion für Bekehrung der DEVK-Bürgerinnen und planen nun sogar ein listiges Interview mit ihnen, um den Vorfall als Flucht vom Norden nach freiem Willen zu tarnen. Man fuhr fort in der Mitteilung, trotz des verzweifelten Versuches könnten die südkoreanischen Behörden ihren Terror durch Gruppenentführung der DEVK-Frauen niemals vertuschen und erwähnte die Verbrechen der Bösen im Blauen Haus und ihre Bande durch Kidnapping und ihre barbarischen Anstrengungen, sich der Verantwortung für die Sünde zu entziehen.